meint Doris Simon in ihrem Kommentar. Mit am stärksten von den Wählern abgestraft wurde bei dieser Wahl übrigens die britische Labour-Regierung unter Premierminister Gordon Brown. Nur 15,7% hat Labour eingefahren. Das ist das schlechteste Wahlergebnis seit dem Ersten Weltkrieg, also seit über 90 Jahren. Dabei dachte man schon in den letzten Tagen, viel schlimmer kann es doch eigentlich gar nicht mehr kommen, denn die Regierung Brown ist in Auflösung begriffen. Schon 11 Minister oder Staatssekretäre haben inzwischen ihren Hut genommen. Und heute Abend hat Gordon Brown mit der Labour-Fraktion im Unterhaus über die schwierige Lage diskutiert. Martin Zagatta in London, ist denn von diesem Treffen schon etwas nach außen gedrungen? Ja, es ist zu Ende und man weiß auch in etwa, wie es ausgegangen ist. Es muss eine ganz bizarre Situation gegeben haben, ganz bizarre Szenen am Anfang schon. Da wurde der Mann, der das schlechteste Ergebnis der Labour-Partei seit fast 100 Jahren eingefahren hat, der wurde regelrecht gefeiert, als er einmarschiert ist. Der wurde mit Beifall überschüttet. Die Kritiker haben anschließend gesagt, das ist von der Parteiführung so inszeniert worden. Das hat man geplant, das sei regelrecht Sein der Cheerleaders eingesetzt worden. Aber man muss Brown zugutehalten, die Kritik ist weitgehend verpufft. Das sind wohl nur 3 oder 4 Abgeordnete aufgestanden, haben ihm ins Gesicht gesagt, er solle abtreten, er solle zurücktreten. Und von den 72 Stimmen, die notwendig wären, um eine Abstimmung über Gordon Brown zu erzwingen, war keine Rede mehr. Die gesagt haben, sie würden die zusammenbringen, die waren heute Abend wohl ganz still. Das Ergebnis also große Unzufriedenheit in der Partei, aber die ist nicht sonderlich laut geworden und Gordon Brown kann weitermachen. Hält sich Gordon Brown auch möglicherweise deshalb noch immer im Amt, weil es in seiner Partei bei Labour keine Alternative zu ihm gibt? Das ist eines der ganz großen Probleme. Da gibt es Alan Johnson. Das ist der Mann, den die Partei eigentlich will. Das sagen alle Umfragen. Da wollen fast 80% der Labour-Anhänger, der Labour-Mitglieder, dass er eigentlich von Gordon Brown übernimmt. Das ist der bisherige Gesundheitsminister. Jetzt ist er zum Innenminister befördert worden. Nur der sagt, er habe da keinerlei Ambitionen. Gordon Brown sei sein Freund. Er wird auf keinen Fall gegen ihn antreten. Dann ist der jüngere Außenminister David Miliband da, auf den sich Hoffnungen richten. Der will sich aber die Finger nicht verbrennen durch einen Sturz von Gordon Brown. Also die Rebellen, die scheinen einfach viel zu schwach zu sein, jetzt Gordon Brown zu stürzen. Und der Premierminister Gordon Brown scheint zu schwach zu sein, vernünftig weiter zu regieren. Aber wie lange kann denn Labour jetzt Ihrer Meinung nach überhaupt noch weiter regieren? Also schwer zu sagen, theoretisch, und das hat er offenbar vor, will Gordon Brown die regulär erst im nächsten Jahr fällige Unterhauswahl auch nicht vorziehen. Er will ein Jahr Zeit gewinnen und hofft darauf, dass sich in dieser Zeit die Wirtschaft erholt, dass er dann jetzt der unbeliebteste Premierminister aller Zeiten, hoffnungslos abgeschlagen in allen Umfragen, dass er sich dann etwas berappeln kann, und er hofft da auf ein wirtschaftspolitisches Wunder, dass ihm dann doch einen Wahlsieg noch bescheren könnte. Aber es ist klar, nach dieser Veranstaltung heute Abend, nach diesem Wahlergebnis, nach dieser Kritik, nach diesem Spesenskandal, der die Labour-Partei und das Land nach wie vor erschüttert, dass seine Autorität verloren ist. Der Guardian beispielsweise, der bezeichnet ihn als wandelnde Leiche, und in der Sun wird er jetzt als ausgestopfter Papagei bezeichnet. Der britische Premierminister Gordon Brown stemmt sich weiter gegen den Rücktritt. Einschätzung aus London von Martin Zagatta. Vielen Dank.